Als beliebtestes Element haben viele afrikanische Lieder den Wechsel zwischen einem Vorsänger und dem Chor. Diese alte Form des Singens ist auch in die entstandene Gemeinde und in den Gottesdienst übertragen worden. Aus einer Kirche in Ostafrika, in Tanganyika, hören Sie beim Wechselgesang zwischen dem Prediger und einem kleinen Chor immer wieder den Namen Jesus aufklingen. Es hört sich an wie eine Sinfonie auf diesen einen Namen. Jesus, errette uns vom Tode. Aus einer alten afrikanischen Melodie ist das Himmelfahrtslied herausgewachsen, das der Mlesa-Chor in Tanganyika singt. Die Christen leben in der Zeit zwischen der Himmelfahrt, die dieses Lied besang, und der Wiederkunft ihres Herrn. Von der Offenbarung Christi, die unsere verwirrte Welt machtvoll ordnet, spricht ein Lied, das die Gemeinde von Ilembula, ebenfalls in Tanganyika, singt. Der Heiland kommt.